Also Mononorm und Konstitution des Kapitalismus. Ich werde jetzt mehr auf dieser allgemeinen Ebene anfangen. Was hat das miteinander zu tun? Die Entstehung von Mononormativität und Kapitalismus. Sowohl historisch wie auch aktuell jeden Tag. Erste These ist, der Kapitalismus erzeugt aus zuvor, also da steckt jetzt eine historische Komponente drin, aus zuvor ungetrennten sozialen Funktionen getrennte soziale Formen. Also in einer Gesellschaft gibt es soziale Funktionen, die erfüllt werden wollen, damit Gesellschaft funktioniert. Und das Besondere des Kapitalismus ist, dass er daraus soziale Formen macht. Und was der Formbegriff soll und was das heißt, das versuche ich oder wir beide vielleicht auch schrittweise zu entwickeln. Ganz allgemein sind Produktion und Reproduktion soziale Funktionen, die es in jeder Gesellschaft gibt. Also es werden gesellschaftliche Lebensbedingungen hergestellt und die werden genutzt, um die eigene Existenz zu erhalten, also Reproduktion. Produktion wird jetzt im Kapitalismus, also die Funktion der Produktion, die es in jeder Gesellschaft gibt, wird jetzt im Kapitalismus zur Wirtschaft. Nämlich insbesondere im Kapitalismus die getrennte Privatproduktion auf der Grundlage von Privateigentum. Das ist eine bestimmte Form der Produktion, eine bestimmte Produktionsweise. Die Reproduktion bleibt jetzt davon nicht unberührt, sondern die Reproduktion wird zum bürgerlichen Haushalt. Nämlich die getrennte Privatexistenz auf Grundlage der Mononorm. Das ist die These. Die Mononorm ist sozusagen ein Komplementär zur Entstehung der abgespaltenen Sphäre der Produktion namens Wirtschaft. Kapitalistischer Warenwirtschaft. Diese Sphärenspaltung in zwei Bereiche, die sich so ein bisschen gegenüberstellen und nach anderen Logiken funktionieren, also von Wirtschaft und Haushalt, hat nun verschiedene Aspekte. Nämlich die Wirtschaft, die geht nach Berechnung, Verwertung oder wie ich das gerne nenne, habt ihr schon mitbekommen, nach Formen der Exklusionslogik. Exklusionslogik bedeutet eine Struktur, in der wir handeln und dieses Handeln geht immer auf Kosten von anderen, ob wir es wollen oder nicht. Es ist ein struktureller Handlungszusammenhang unter kapitalistischen Bedingungen, dass permanent andere ausgeschlossen werden. Meistens bleibt dieser Ausschlusszusammenhang unsichtbar, oft ist er aber auch sehr sichtbar. Der Haushalt hingegen erscheint als Bereich, als Sphäre der Intimität, der Sorge, Fürsorge, Vorsorge, der Liebe, Sexualität und so weiter. Und ich habe da jetzt Inklusionslogik reingeschrieben, hintergeschrieben. Das heißt, sie funktioniert nach anderen Prinzipien, nach anderen Logiken, nach anderen Handlungsweisen. Würde der Haushalt nach der gleichen Ausschlusslogik funktionieren, dass immer einer im Haushalt sozusagen hinten runterfällt, dann wäre er nicht aufrechtzuerhalten, sondern der funktioniert so, dass die Haushaltsangehörigen, wenn man so will, einbezogen werden wollen, damit Haushalt, Familie, Liebe und so weiter funktioniert. Da darf nicht gerechnet werden. Okay, wenn man einkaufen geht, muss auch gerechnet werden, aber das hat eher was mit dem Verhältnis nach außen zu tun. Da soll nicht verwertet werden. Es schleichen sich aber auch Aspekte davon ein. Das können wir dann noch diskutieren. Das Verhältnis von beiden jetzt ist so beschaffen, dass die Wirtschaft, also die Logik der Exklusion, die der Reproduktion und des Haushalts dominiert. Obwohl der Bereich der Wirtschaft, der gesellschaftlich kleinere ist. Es ist der minoritäre Bereich. Ich nehme das jetzt mal aus statistischen Untersuchungen. Bundesamt für Statistik hat sich das angeguckt und hat die Frage gestellt, ich formuliere das mal immer so um, es gibt 100% gesellschaftlich notwendige Tätigkeiten, damit hier alles funktioniert. Wie viel Prozent davon werden in der Warenform erbracht, also gegen Geld? Statistisch ermittelt 34%. Der Rest der gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten werden außerhalb der Geldform und Warenform erbracht. Das ist ein erstaunlicher Befund, dass sozusagen ein Drittel, grob gesagt, in der Logik erbracht werden, die aber trotzdem total dominant ist. Und auch ganz stark in den anderen Bereich, in den viel größeren Bereich sozusagen, sag mal Haushalt und anderes, es ist nicht nur Haushalt, es ist natürlich auch außerhalb des Haushalts, in den anderen Bereich reinwirkt. Der Haushalt ist aber gleichzeitig hat die Funktion, die Wirtschaft, die Logik der Wirtschaft, der Explosion zu komplementieren. Also ohne den Haushalt geht Wirtschaft nicht. Ohne die Kompensationsfunktion, die dort erbracht wird, in Familie, in Liebe, in den Bereichen von Vorsorge, Fürsorge, geht es nicht. Würde Wirtschaft nicht funktionieren können. Das ist so eine Kernthese von mir. Und obendrein sind jetzt diese getrennten Sphären auch noch geschlechtlich strukturiert, nämlich die Wirtschaft tendenziell männlich und der Haushalt tendenziell weiblich, mit allen den Konsequenzen, die da dranhängen, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen möchte. Da fällt mir jetzt am Rand ein, dass wir vorher auf Facebook eine kleine Diskussion hatten, um die Frage, warum hier zwei Männer sitzen, die das vorstellen, ob das nicht wieder Linien legt in Richtung des Ausschlusses von Perspektiven von Frauen und so. Ich bin mir da nicht sicher. Ich wusste da auch nicht so richtig drauf zu antworten, ob ja oder nein. Es ist eigentlich ein völliger Zufall, dass wir beide das sind, die das machen. Das hat jetzt keine systematische Aufgabe, weil wir haben auch keine systematische, schon gesagt, Message, die wir irgendwie vermitteln wollen. Und deswegen verstehen wir das als offenen Prozess, offen für alle natürlich. Und ich hoffe, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Also zweite These, Grundlage des Kapitalismus sind Warenproduktion und Privateigentum. Das muss ich vielleicht nicht so ausführlich darstellen. Wichtig nur in Richtung Mononorm ist zu verstehen, dass Eigentum eine Form, eine soziale Beziehungsform ist. Nur die ist kodifiziert, also in Gesetzesform festgeschrieben. Nämlich Dritte werden von der Verfügung über Güter ausgeschlossen. Das ist wichtig, Eigentum ist eine soziale Beziehungsform, die nämlich regelt, dass der eine die Möglichkeit hat, den anderen von der Verfügung über Güter auszuschließen. Und die Ware ist sozusagen der prozessierende Anteil dessen, was als Eigentum juristisch festgeschrieben ist. Nämlich auch eine soziale Form der Herstellung von Lebensbedingungen unter Ausschluss von bestimmten Teilen oder von Menschen. Es gibt also so ein Wechselverhältnis von der prozessierenden Form der Warenproduktion, die immer Menschen ausschließen muss, damit Ware funktioniert. Nicht die Ware muss knapp sein, man darf nicht einfach darauf zugreifen, dafür braucht man das Eigentum. Und das Eigentum selber wiederum ergibt nur Sinn, wenn das die Grundlage für Warenproduktion ist. Es ist also so ein sich gegenseitig erzeugender Zusammenhang. Ein Drittel wird in Warenform erbracht, hatte ich schon gesagt. Trotzdem ist die andere Logik dominant. Der Begriff, der da vielleicht wichtig ist, warum es zu dieser Dominanz kommt, ist der des Fetischs. Da bringe ich jetzt ein kurzes Zitat von Marx. Es kommt nämlich zu einer verrückten Verdrehung von diesen beiden Logiken. Ihre eigene gesellschaftliche Bewegung, also die der Menschen ist da gemeint, besitzt für sie die Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, anstatt sie zu kontrollieren. Also die Bewegung, die gesellschaftliche Bewegung der Menschen besitzt für die Menschen die Form einer Bewegung von Sachen. Sie bewegen sich nicht direkt miteinander, sondern vermittelt über Sachen. Und die sachlogische Bewegung kontrolliert, wie sich die Menschen dahinter bewegen müssen. Das heißt, eigentlich kontrolliert die Bewegung der Sachen die soziale Bewegung. Will sagen, Sache und Soziales sind im Kapitalismus komisch vertauscht. Nicht die Menschen bestimmen, wie die sozialen Verhältnisse sind, sondern die sachliche Bewegung der Warenproduktion, des Austausches, der Kapitalverwertung und so weiter, dieser sachliche Zusammenhang bestimmt, wie die Menschen handeln müssen, um darin ihre Existenz zu erhalten. Drittens, keine Exklusionslogik ohne Inklusionskompensation. Das ist die Kernthese, wenn man so will, von mir. Die Exklusionslogik durchwirkt die sozialen Beziehungen auch im Nahraum, also die schreibt sich da immer wieder rein, drückt sich immer wieder auf, macht sich immer wieder geltend, aber sie darf auf keinen Fall den Nahraum bestimmen. Würden wir anfangen abzurechnen, wann wer wie viel abgewaschen hat und wie viel Streicheleinheiten ich jetzt gerade gegeben habe und deswegen einen Anspruch habe, Äquivalentes zurückzubekommen, dann würde alles den Bach runtergehen. So kann der soziale Nahraum nicht organisiert sein. Die Logik ist konträr, aber gleichzeitig komplementär, weil sie die Kompensationsfunktion hat, damit dieser andere Bereich, wo es um permanente Ausschlüsse geht, funktionieren kann. Die Beziehung von beidem ist das Verhältnis eines Innen abgegrenzt von einem Außen. Und dieses Innen-Außen- oder Inklusions-Exklusionsverhältnis reproduziert sich auf allen Ebenen und in allen gesellschaftlichen Räumen und Dimensionen. Das heißt, kapitalistische Warenproduktion erzeugt permanent Innen und Außen. Oder aus Sicht der Menschen, du bist drinnen oder draußen. Du gehörst dazu oder gehörst nicht dazu. Du bist Teil der Inklusion, deswegen heißt Exklusionslogik nicht, es gibt keine Inklusion. Sondern Inklusionen haben immer die Funktion, sozusagen drinnen zu sein, um andere draußen zu halten. Und diese Logik des Drinnen und Draußen, dazugehören, Privilegien haben und nicht Privilegien haben und so weiter, geschieht entlang vieler gesellschaftlicher Dimensionen. Ökonomisch, entlang von Hautfarbe, Stichwort Rassismus, entlang von Geschlecht, sexueller Orientierung und so weiter. Permanent werden Innen- und Außenverhältnisse geschaffen, die aber nicht so beschaffen sind, dass sozusagen eine positive Reziprozität bezieht, sondern eine negative. Das Innen funktioniert nur, weil die anderen draußen gehalten werden. Bloß die Logik. Exklusionslogik nenne ich das. Ja, also erst diese Kompensation und diese Strukturierung nach innen und außen ermöglicht die Entfaltung der Expansionskraft des Kapitalismus, weil das, glaube ich, kann man ja konstatieren, der Kapitalismus, seit er historisch auf der Welt ist, hat eine unglaubliche Dynamik an den Tag gelegt. Meine These wäre, die konnte er nur an den Tag legen, weil die destruktiven Aspekte von Kapitalismus, die er, glaube ich, unbestreitbar hat, immer wieder auch kompensiert werden. Vermittelt werden, geregelt werden, verriegelt werden. Es sich soziale Formen finden, in denen das auch für die Menschen dann bewegt wird, in einer Weise, dass sie nicht untergehen. Sozusagen die reine Logik des Kapitalismus hätte die Menschheit schon beendet. Es brauchte eine Gegenlogik, um die Potenzen und die Entfaltungskraft des Kapitalismus historisch als Zivilisation auch zur Geltung zu bringen. Vielleicht in Anführungsstrichen. Viertens, die Mononorm ist die Voraussetzung und Resultat des bürgerlichen Haushalts. Die Einhegung der Commons war Voraussetzung für die Durchsetzung des Kapitalismus. Wen das interessiert, ist das letzte Kapitel im Kapitalband 1 von Karl Marx. Da geht es um die Einhegung der Subsistenzmittel der Menschen, die dann gezwungen waren, ihre Arbeitskraft als doppelt freie Lohnarbeiter zu verkaufen. Also indem man den Menschen ihre Subsistenzmittel wegnimmt, zwingt man sie, ihre Arbeitskraft zu verkaufen oder als Unternehmerin tätig zu sein. Sie trennte die Menschen von ihren Subsistenzmitteln und in der eigenen Verfügung über ihre Lebensweise. Auch vorher, da will ich nicht so sehr drauf eingehen, war die Lebensweise zwar durch andere Formen, von Fetisch zum Beispiel, strukturiert, religiöse Formen, mystische Formen vielleicht auch und so weiter und so fort, aber sie war nicht formiert im Sinne der Monoform oder Mononorm, das ein Prinzip alles durchstrukturierte. Inwieweit sich das inzwischen auflöst, können wir gleich noch besprechen. Auf jeden Fall war die Monogamie eine soziale Form eingehegter Liebe. Die Monogamie ist älter, aber als gesellschaftliches, sich durchziehendes Prinzip für die Etablierung von Familie, Kleinfamilie, in dieser Form der Kompensation, wie ich es beschrieben habe, war es notwendig, die hinter der Monogamie stehende Denkform, was ich Mononormativität nenne, als gesellschaftliche Denkform durchzusetzen. Und die ist der Kern des bürgerlichen Haushalts. Und der bürgerliche Haushalt ist notwendig, damit kapitalistische Produktion außerhalb des Haushalts nach den Prinzipien der Verwertung von Wert funktionieren kann. Die Mononorm verspricht ein Innen des Schutzes, das erst das Außen der Expansion und Destruktion ermöglicht. Ein Rückzugsraum. Nicht als Beispiel die destruierte Arbeitskraft, die fertig gemacht wird durch Aussaugung von Energie, wird zu Hause wieder repariert. Um das auch noch zu sagen, aber ist jetzt nicht das Hauptthema, Mononorm, Heteronorm, Patriarchat sind gleich konstitutiv, die müssten also immer mitbedacht werden. Es geht nämlich um die geschlechtliche Sphärenspaltung mit Privathaushalten und männlich dominierter Herrschaft. Aber hier wollten wir uns konzentrieren, oder will ich mich konzentrieren, auf den Aspekt der Mononormativität, also der einer bestimmten Weise Beziehungen zwischen Menschen zu gestalten. 5. Die Subjektform ist ein Patchwork der Formangebote im liberalen Kapitalismus. Monobeziehungen basieren auf Verträgen, explizit oder implizit, von getrennten Privateigentümerinnen ihrer selbst. Also die Mononormativität funktioniert nach dem Schema, wäre jetzt die These, um zu diskutieren, wie Privateigentum organisiert ist. Andere werden ausgeschlossen Und per implizit oder explizit, also explizit wäre ein Ehevertrag, ist klar geregelt, wer was darf und wofür zuständig ist. Früher noch enger im Sinne von, was weiß ich, was ein Vergehen auch innerhalb des Ehevertrags darstellt und was nicht. Heute ist es ein bisschen weiter gefasst und der Ehevertrag als solches ist, glaube ich, auch nicht mehr so tragend und notwendig. Oder den gibt es zwar immer noch, aber ist schon auch durch implizite Formen ersetzt. Also auch dort wirkt diese Logik rein. Instrumentalverhältnisse und restriktive Emotionalität kennzeichnen solche Beziehungen nach innen. Das sind jetzt Begriffe aus der kritischen Psychologie, die ich nicht so ausführen kann. Da geht es eben um genau diesen Aspekt von Beschränkung auf einen bestimmten Bereich von Handlungsfähigkeit, der mir angeboten wird innerhalb einer spezifischen sozialen Form, die mononormativ strukturiert ist. Also du kriegst das Angebot, geh da jetzt in diese mononormativ strukturierte Zweierbeziehung rein und dann hast du auch bestimmte Garantien. Und aber was darüber hinaus greift, vielleicht in Richtung verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, das lass mal lieber sein. Weil das würde sowohl die Mononorm auflösen, wie den Kapitalismus in Frage stellen, Fragezeichen. Die Mononorm verspricht Erhöhung, Bestätigung und Absicherung des Einzelnen durch Ausschluss aller anderen. Das ist das, was ich eben sagte. Die Prekarität, also das Wackeln dieser Inklusionskompensation, verleiht der Eifersucht jedoch ihre überwältigende Wucht. Es gibt nämlich keine Garantie. Und wenn jemand aus diesen impliziten Verträgen ausschert und fremd geht und irgendwie diesen Schutz und Innen- und Zuständigkeitsraum für zum Beispiel Liebe verletzt, dann macht sich das bei dem anderen oder kann sich als Verletzung geltend machen. Und das hat eine sehr starke emotionale Wucht, weil das alles prekär ist und weil es eben nicht fixierbar ist. Polyamorie bricht nun mit dem Mono-Aspekt, bleibt aber weiter in der Kompensationsfunktion, das heißt genau in dieser sozialen Form befangen. Das wäre eine These zur Polyamorie. Polyamorie reproduziert damit die Illusion, durch bessere Befriedigung sinnlich vitaler Bedürfnisse sei Glück erreichbar. Also es geht bei Polyamorie ja um die Möglichkeit, eben in offener, verantwortungsvoller Form mit mehreren Menschen Liebesbeziehungen zu haben. Und die zielt darauf ab, die sinnlich vitalen Bedürfnisse so zu befriedigen, dass es letztlich allen damit gut oder vielleicht sogar besser geht als in der eingeschränkten Monoform. Meine These wäre jetzt, dass es eben genau auch ein Problem der Polyamorie ist, dass es nur auf den Bereich der sinnlich vitalen Bedürfnisse abzielt und den produktiven Bereich, den Aspekt der Schaffung von Verhältnissen, unter denen es allen gut geht, ausblendet. Notwendig erstmal auch ausblendet. Also die fehlende Befriedigung produktiver Bedürfnisse kann eben polyamorisch nicht kompensiert werden. Sodass auch das eine Problematik ist, die durch genau so ein Aufbrechen von mononormativen Beziehungen nicht unbedingt wegzukriegen ist. Jetzt die letzte Folie, Emanzipation jetzt, ist der Prozess der Aufhebung der sozialen Formen des Kapitalismus. Ja, Emanzipation hat drei Bedeutungen aus meiner Sicht, nämlich im Sinne von Aufhebung, immer Bruch, Bewahrung und Umwandlung oder Verbesserung, Höherheben, das ist die Bedeutung von Aufhebung im philosophischen Sinne. Und hier heißt das Bruch mit der Mononorm, mit der wahren Form und mit Eigentum, muss gleichermaßen stattfinden. Wobei Bruch mit der Mononorm eben nicht heißt, das war vielleicht auch dann der Hinweis, dass sich Menschen dann unter nicht mononormativen Bedingungen dafür entscheiden, mit einem Partner zusammenzuleben. Das heißt es ja überhaupt nicht. Also es geht ja, das sage ich ganz am Ende, es geht um die Entnormierung überhaupt. Also um dieses freie Entscheiden können jenseits der Funktionalität, die es gesellschaftlich hat. Und wenn ich mich frei für eben so eine Monobeziehung entscheide, dann ist das genauso gut wie mich zu entscheiden mit Fünfen oder wie auch immer gar nicht oder ganz frei oder wechselnd oder so. Aber dass es die Kritik geht in Richtung, dass es eine nahegelegte Handlungsweise gibt über die Denkform der Mononormativität, die eine bestimmte gesellschaftliche Funktion hat. Das ist so die Stoßrichtung. Es ist keine Richtung von Gegennormen. Es geht um die Bewahrung von Liebe, Commons und Besitz. Besitz jetzt ein bisschen als Gegenbegriff zum Eigentum. Das ist ein Diskurs, der aus der Commons-Bewegung kommt. Eigentum ist nämlich eine soziale Form, hatte ich dargestellt, wo immer andere ausgeschlossen werden. Und Besitz ist, also eine Rechtsform ist das. Und Besitz ist eine praktische Form, wo derjenige, der aktuell etwas nutzt, diese Flasche besitzt. Was in dem Moment, wo ich sie nutze und besitze, weil es nicht teilbar ist, andere von der Nutzung erstmal fernhält, ausschließt. Aber der Witz ist, ich kann den Besitz mit anderen teilen, indem ich die Flasche weitergebe. Das ist bei Eigentum nicht möglich, sondern Eigentum ist eine Rechtsform, die andere immer ausschließt von der Nutzung, unabhängig, ob es konkret genutzt wird. Und Besitz, konkretes Nutzen und andere können es nicht nutzen, wird es immer geben, aber wir können in einer sozialen Weise damit umgehen, die nicht eigentumsförmig ist. Ich weiß nicht, ob dieser Gedanke rübergekommen ist, der ist ziemlich wichtig innerhalb der Commons-Bewegung zwischen diesen beiden Aspekten, dem abstrakten Eigentum, juristischen Form und der konkreten Handlungsweise, dass zum Beispiel die Möglichkeit Eigentum und Besitz zu teilen, zwischen diesen beiden Weisen zu unterscheiden. Und letztlich geht es um die Aufhebung im Sinne von Umwandlung der Verhältnisse in Richtung auf Freiheit für alle, Reichtum für alle, Selbstbestimmung für alle. Es geht um die Befriedigung der produktiven Bedürfnisse, das schließt an den Aspekt an, den ich eben zur Polyamorie genannt habe. Es geht eben nicht nur um die sinnlich vitalen Bedürfnisse, sondern um die Befriedigung der produktiven Bedürfnisse, die nämlich die Grundlage sind für dauerhaft befriedigende sinnlich vitale Bedürfnisbefriedigung. Erst die freie Verfügung über alle unsere Angelegenheiten schafft die Voraussetzungen für die freie Schöpfung unserer Lebensbedingungen in Produktion, Liebe und Sexualität. Der Punkt also, zusammengefasst, die sozialen Formen des Kapitalismus können nur mit diesem aufgehoben werden. Was umgedreht heißt, eine Vorstellung, wir könnten einzelne soziale Formen, die in dem Kapitalismus eine Funktion haben, einzeln aufheben, auf der unmittelbaren Handlungsebene geht nicht auf. Umgedreht ist auch die Aufhebung ausbeuterischer Verhältnisse, die Leiden schaffen, nicht möglich, wenn wir sie nur als einen Prozess der Veränderung von Ökonomie fassen würden und sagen, ja, es muss nur anders produziert werden. Sondern dazu, zur Reproduktion des Kapitalismus, gehören die abgespaltenen sozialen Formen, wie die Mononormativität ein Beispiel ist, was hier thematisiert werden soll. Ziel ist nicht, aus meiner Sicht, die Errichtung neuer Liebesnormen oder Normen überhaupt, sondern die Entnormierung sozialer Beziehungen, weil nur dann können wir sie frei gestalten.